Ich hatte heute Mittag einen Termin bei meiner Bank. Da wollten sie meine Pläne hören für meine Zukunft und auch sonst. Als ich sagte, dass ich keine Ahnung habe und auf einen Plan haben keinen Bock, sahen sie gefrorenes Fressen und überhäuften mich mit ihrem Schrott. Ab ungefähr dem dritten Satz verstand ich gar nichts mehr und wurde immer saurer und wünschte mich weit weg. Ab ungefähr dem vierten Satz hörte ich nicht mehr hin und wurde stinkewütend und fing an zu transpirieren. Ab ungefähr dem fünften Satz stand ich auf und ging und lief zur nächsten Tanke und trank ganz schnell ein Bier. Ab ungefähr dem sechsten Bier war alles wieder gut und vergessen war die Zukunft und auch meine Wut.